Danke, das war Coverversion von Cliff Richard. Jetzt kommt unser nächster Hit. Holz im Feuer. Weine nicht um mich, wenn der Morgen kommt. Bevor die Sonne aufgeht, bin ich davon. Vielleicht kannst du mich am Horizont noch sehen. Doch das Bild von dir in meinem Herz wird mit mir gehen. Kein Blick zurück, denn der Weg ist noch weit. Der Mensch lebt, wie er träumt, letztendlich allein. Und manchmal gibt es ein Gegengift dafür. Nur manchmal wie in der einen Nacht mit dir. Und wenn ich alt bin, und wenn ich kalt und mich. Ja, dann erinnere ich mich. Und tausend dunkle Nächte gucken vor der Tür. Doch das Holz im Feuer singt ein Lied von dir. Durch den Sturm kamen wir an Land. Für einen Augenblick halt ich deine Hand. Doch dann treibt uns der Wind wieder aufs Meer hinaus. Verlieren uns aus den Augen auf dem Weg nach Haus. Und wenn ich alt bin, und wenn ich kalt und gebraucht und nicht mehr, dann erinnere ich mich, ja, dann erinnere ich mich. Und tausend dunkle Mächte tucken vor der Tür. Doch das Holz im Feuer singt ein Lied von dir. Doch das Holz im Feuer singt ein Lied von dir. Doch das Holz im Feuer singt ein Lied von dir. Goldene Ritt. Jetzt kommt der goldene Ritt.